sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Medienspiegel im Juni wollen wir uns zu Beginn befassen mit der Flut und mit merkwürdigen Fluthelferinnen, also die das Hochwasser verhindern wollten an Elbe und Saale. Dann wenden wir uns der Überwachung zu, sowohl Kameraüberwachung im öffentlichen Raum als auch die Totalspeicherung des NSA, also der US-Geheimdienste. Danach wollen wir nochmal den nationalsozialistischen Untergrund, wie er sich selbst bezeichnet, also die Naziterroristen, etwas betrachten und wie dieses einzuordnen ist gesellschaftlich. Und abschließend wollen wir uns noch kurz mit dem Flüchtlingstribunal in Berlin, dem Refugee-Tribunal, das heute begonnen hat, befassen und das bis Sonntag geht. Eine eindeutige Reiseempfehlung für euch. Hoffentlich hört ihr, falls ihr nicht dort seid, auch noch viel darüber. Ja, das ist der linke Medienspiegel im Juni. Anfang Juni gab es ja mal wieder so ein Jahrhunderthochwasser, das sowohl Saale als auch Elbe betraf. Und es ist davon ja auszugehen, dass dank der Klimakatastrophe, die verursacht ist durch einen so hohen CO2-Ausstoß von uns, also den Menschen, die jede Menge Benzin verbrennen, jede Menge Kohle verbrennen für ihren Lebensstandard, sodass durch diese Klimakatastrophe eben es immer wieder Hochwasser geben wird, immer der Meeresspiegel auch steigen wird und dementsprechend natürlich auch mehr Fluten gibt, also mehr Hochwasser, mehr Sturmfluten, mehr Tornados und dergleichen mehr. Und so ein Wetterereignis hat nun also Elbe und Saale getroffen, wodurch dort eben so eine Art von Hochwasser es gab, eine Jahrhundertflut, wie gesprochen wurde. Und solche Ausnahmezustände, solche Wetterextrema können natürlich auch genutzt werden und werden natürlich auch genutzt, und zwar von Leuten, die meinen, sie sind nicht genug präsent in der Gesellschaft, werden nicht positiv genug wahrgenommen in ihrer wunderbaren Funktion. Und dieses sind natürlich einmal Nazis, ne? Also die Nazis in Sachsen-Anhalt meinten wieder mit extra T-Shirts und so weiter Sandsäcke befüllen, tragen und dergleichen zu müssen, um so sich irgendwie als nationalen Heimatschutz in einem vermeintlichen nationalistischen, völkischen Gemeinschaftserlebnis die Heimat zu retten. Hierbei tun sich Regionalpolitikerinnen wie 2002 eben zum Beispiel Häusler, die da bei einem öffentlichen Festakt auch Nazis die Hand erfolgreich drückte, eben immer wieder nicht entblöden, sich von diesen zu distanzieren. Und genau dasselbe hat auch der Bürgermeister von Magdeburg hinbekommen. Ja, ein anderer Akteur, der gerne die Ausnahmezustände wie Hochwasser und dergleichen mehr nutzt, ist die Bundeswehr. Und mit der Bundeswehr wollen wir uns mit einem kurzen Artikel befassen von der Informationsstelle Militarismus. Und ja, den hört ihr jetzt. Die Bundeswehr, dein Freund und Helfer in der Flut? Ein Artikel von Martin Kisch vom 5.06.2013. In sämtlichen deutschen Nachrichten ist das Hochwasser in Süd- und Ostdeutschland Thema. Sobald Kanzlerin Merkel es angeboten hatte, machte es auch die Nachricht von der Hilfe der Bundeswehr auf allen Sendern und in allen Zeitungen die Runde. Es mag zynisch klingen, besonders für konkret Betroffene, den Abzug der mittlerweile knapp 6000 Soldatinnen zu fordern, die anlässlich der Flut nun im Einsatz sind. Gerade deswegen muss verdeutlicht werden, dass die Soldatinnen, die da kommen, um zu helfen, nicht die netten Leute von nebenan sind. Sonst könnten sie auch ohne Uniform anpacken. Sie sind Teil einer vernetzten Sicherheitsstrategie, kommen mit wehenden Fahnen, wenn die zivile Helferinnen überfordert sind. Dabei sitzen beratende Verbindungsoffiziere der Bundeswehr vom ersten Tag an in den Katastrophenstäben der Kommunen und Landkreise. Denn Naturkatastrophen sind der Ausnahmezustand, in dem der Schrei nach der Bundeswehr am attraktivsten ist. Da helfen sie ja nur. Je öfter die Bundeswehr aber im Falle von Katastrophen und Großunfällen ausrückt, desto selbstverständlicher wird der Einsatz der Bundeswehr in Deutschland. Die Gelder für zivile Katastrophenhilfe können gedrosselt werden, weil die Bundeswehr das ja auch kann. Soldatinnen werden so immer öfter und immer unausweichlicher zu unverzichtbaren Helferinnen. Wer aber bei Katastropheneinsätzen Ja sagt, muss sich auch klar werden, dass sich dieselben Koordinationsstrukturen, insbesondere das Kommando Territoriale Aufgaben, die Landeskommandos und Verbindungskommandos der Bundeswehr auch auf Einsätze für andere Ausnahmezustände, zum Beispiel große Streiks oder eskalierende Großdemonstrationen, vorbereiten, um dann auch zu helfen. Merkel sonnt sich in den Hochwassergebieten in ihrer Hilfe durch die Bundeswehr, macht damit zugleich Wahlkampf aus der Katastrophe. Der Präsident des Reservistenverbandes, der Mitglied des Bundestages ist, Kiesewetter, benutzt die Flut, um für ein gemeinsames Projekt von CDU, CSU und Reservistenverband Werbung zu machen. Die Normalisierung des Einsatzes der Bundeswehr und vor allem der Reserve im Inland unter dem Begriff des Heimatschutzes. Dazu werden momentan eigens Einheiten, die sogenannten regionalen Sicherungs- und Unterstützungskräfte, RSU, aufgestellt. Die Bundeswehr und die Reserve stehen der Kanzlerin also nicht nur im Wahlkampf zur Seite, sondern auch, wenn die Bevölkerung eines Tages den Sturz der Regierung fordern sollte, wie beispielsweise momentan in der Türkei. Dies war ein Artikel von Martin Kirsch, veröffentlicht auf der Homepage imi-online.de, also Informationsstelle Militarismus. Und wenn ihr weiteres zur Bundeswehr und dergleichen mehr, zu Waffenlieferungen und dergleichen ebenfalls finden wollt, seid ihr dort ganz gut aufgehoben. Also online natürlich nur, ne? Und falls ihr aktiv werden wollt gegen Auslandseinsätze, gegen Truppenübungspläne der Bundeswehr und so weiter, dann seid ihr beim War Starts Here Camp richtig aufgehoben. Dieses findet vom 21. bis 29. Juli statt, und zwar in der Altmark, nördlich von Magdeburg, und zwar direkt am Gütz, also am Gefechtsübungszentrum der Bundeswehr. Dieses ist ein Gelände, auf dem alle Bundeswehrsoldaten 2 Wochen trainieren, bevor sie zu Out-of-Area-Einsätzen, also in Kosovo, nach Afghanistan oder vor die somalische Küste zur angeblichen Piratenbekämpfung gehen. Und ja, da wird es eben ein wöchiges Protestcamp geben. Und mehr Infos findet ihr hierzu unter War Starts Here Camp. www.radio-kreuzberg.org. Nach der Flut wollen wir, also an Elbe und Saale und so weiter, ne, wollen wir nun zu Überwachung kommen. Einerseits wollen wir euch über den Prisma-Skandal, also den NSA-Totalüberwachungsskandal, informieren und haben dazu von Radio Z ein Interview übernommen. Und davor wollen wir euch über Überwachungsmaßnahmen in der EU selber informieren. Ein Artikel in einem kleinen regionalen Blättchen, dieses heißt Schwarzes Kleeblatt, ist eine Zeitschrift der anarcho-syndikalistischen Jugend Berlin, hat so einen Umfang von genau 20 Seiten und die haben einen Artikel zu alles unter Kontrolle, also zu Überwachungswahn. Und wir dachten uns, da es eigentlich einen ganz guten Überblick gibt und vielleicht deshalb könnt ihr jetzt den Artikel eben halt aus der 14. Ausgabe des Schwarzen Kleeblattes der anarcho-syndikalistischen Zeitschrift aus Berlin hören. Und es geht um Kameraüberwachung im öffentlichen Raum. Er heißt Alles unter Kontrolle. Intelligente Überwachung auf dem Vormarsch. Seit 10 Minuten guckt sich der Mann nun schon auf dem Bahnsteig um. Schließlich lässt er seine Tasche stehen und entfernt sich. Die Gesichtserkennung der Überwachungskamera wird aktiviert und identifiziert ihn. Blitzschnell werden das Internet und Behördendatenbanken durchsucht. Ein genaues Profil des Mannes wird an die automatisch informierte Polizei gesendet. Diese nimmt den Mann präventiv fest und verhört ihn. Was klingt wie ein Ausschnitt aus einem Science-Fiction-Roman, wird bald bittere Realität sein. Seit 2009 lässt die EU nämlich forschen. INDECT, intelligentes Informationssystem zur Unterstützung von Überwachung, Suche und Erfassung für die Sicherheit von BürgerInnen in städtischer Umgebung ist ein Projekt von Universitäten mehrerer EU-Länder, unter anderem die Universität Wuppertal, sowie verschiedener Firmen und der Polizeibehörden von Nordirland bis 2012 von Polen. Laut EU-Projektbeschreibung von 2010 ist das Ziel eine Plattform zur Registrierung und zum Austausch von amtlichen Daten, zur Erfassung von multimedialen Inhalten, intelligenter Bearbeitung aller Informationen und automatischer Erkennung von Bedrohungen und Erfassung von ungewöhnlichem Verhalten und Gewalt zu entwickeln. Um dies zu erreichen, wird bis Ende 2013 in mehrere Richtungen geforscht. Beobachtung von verschiedenen Menschenansammlungen und Erfassen von ungewöhnlichen Verhalten und Gefahrensituationen. Komplexe biometrische Verfahren zur Personenidentifikation und erkennungsdienstlichen Behandlung. Informationsbeschaffung und Beobachtung von verdächtigen Verhalten im Internet. Selbstorganisierte Computernetzwerke, neuartige Suchmaschinen und digitale Wasserzeichen. INDECT schafft die Grundlagen einer umfassenden Überwachungsplattform eines jeden Bürgers, in der ein falsches Verhalten dazu reicht, unter Verdacht gestellt zu werden, ein Verbrechen durchführen zu wollen. Denn das mit knapp 11 Millionen Euro von der EU finanzierte Projekt soll dazu dienen, Verbrechen schon im Vorhinein zu erkennen und zu verhindern, bevor sie geschehen. Um dies zu erreichen, werden Kameras mithilfe einer intelligenten Software das Geschehen auf öffentlichen Plätzen analysieren und bei abnormalem Verhalten Alarm schlagen. Was Normales von sogenannten abnormalem Verhalten unterscheidet, kann die Software selbst erlernen. Dazu lässt man den Computer normale Szenen beobachten, wie zum Beispiel Menschen laufen von Hauseingang zum Auto und ihn diese bestimmten Laufwege anschließend analysieren. Aufgrund dieser Szenen und natürlich einiger vorgegebener Verhaltensgrundmuster kann sich der Computer Modelle von dem bauen, was korrektes Verhalten ist. Die so erstellten Algorithmen kennen also in gewisser Weise den nächsten Schritt einer Person bzw. erkennen, wenn etwas Unerwartetes passiert. Wird nun ein angebliches Verbrechen beobachtet, ist es möglich, die Zielperson namentlich zu identifizieren. Zur Gesichtserkennung reichen inzwischen schon extrem wenig Bildpunkte, um das Gesicht eines einzelnen Menschen hochzurechnen und regelrecht zu rekonstruieren. Mit einer Erkennungsrate von mittlerweile fast 99% lassen sich Datenbanken mit zehntausenden Bildern in Sekundenschnelle durchsuchen. Ist die verdächtige Person identifiziert, lässt sich ein umfassendes Profil von ihr erstellen. Dazu durchsuchen speziell entwickelte Suchmaschinen das Internet nach Daten aus Foren oder Social Networks, zum Beispiel Facebook, und verbinden diese mit staatlichen Datenbanken. Dieses umfassende Persönlichkeitsprofil wird an die Polizei gesendet, welche automatisch durch das System über das mutmaßliche Verbrechen oder verdächtige Personen informiert wird. Steht eine Person erst einmal unter Verdacht, ein Verbrechen begangen zu haben oder begehen zu wollen, ist es außerdem möglich, über biometrische Daten aus dem Personalausweis mithilfe von Kameras ein genaues Bewegungsprofil zu erstellen. Zudem können automatisch gesteuerte Drohnen die Zielpersonen über eine enorm weite Strecke verfolgen und weiter beobachten. Solche Drohnen sind wendig, flexibel und vergleichsweise kostengünstig zu haben und haben damit Potenzial in der Überwachungstechnik. In Deutschland unterstützen sie mittlerweile des Öfteren Polizeieinsätze. Doch nicht nur auf der Straße wird überwacht und potenziell kriminelles Verhalten aufgespürt. Auch im Internet werden weiterentwickelte Suchroutinen nach auffälligem Verhalten scannen, welche sich zum Beispiel durch den Besuch von Seiten extremistischer Organisationen oder dem Gebrauch von Suchmaschinen für verdächtige Wörter äußert. Zudem soll eine speziell entwickelte Computerlinguistik fähig sein, Beziehungen zwischen Personen sowie den Kontext einer Unterhaltung, zum Beispiel in Chats, zu erkennen und auszuwerten. Dabei geht es nicht nur um Blogs, Social Networks, Usenet etc., sondern auch um P2P-Netzwerke, Rechnernetze und individuelle Computersysteme. War der Protest gegen INDECT anfangs noch sehr leise, steht das Projekt wegen der absehbaren Eingriffe in die Privatsphäre der BürgerInnen und der hohen Intransparenz mittlerweile international in der Kritik. Dabei wird von Datenschutzorganisationen und unabhängigen Fachleuten immer wieder auf den Orwellschen Charakter hingewiesen. Angespielt wird hier auf den Roman 1984 von George Orwell, in dem das Leben in einem totalitären Überwachung- und Präventionsstaat geschildert wird. Selbst das deutsche Bundeskriminalamt hat eine Beteiligung an dem Projekt aufgrund des umfassenden Überwachungsgedankens abgelehnt. Doch ist INDECT nicht das einzige Projekt im Rahmen des 7. Rahmenprogramms für sogenannte Sicherheitsforschung in der EU. Auch Projekte wie ADAPT, automatische Erkennung von abnormalem Verhalten und Bedrohung in Menschenmengen, und Samurai, Beobachtung von Verdächtigen und abnormalem Verhalten mithilfe eines Netzwerks aus Kameras und Sensoren für eine Verbesserung der Erkennung von Situationen, trank zu einer voranschreitenden Überwachung des öffentlichen und privaten Lebens bei. Nach Angaben der Europäischen Kommission hat sich in den letzten 10 Jahren das Volumen des Sicherheitsmarktes weltweit von rund 10 Milliarden auf 100 Milliarden Euro verzehnfacht. Ob Videokameras oder Vorratsdatenspeicherung, sichtbar oder unsichtbar, immer mehr Informationen des Einzelnen werden gesammelt und gespeichert. Bei voranschreitender Überwachung und schwindender Kontrolle darüber lässt sich nur noch schwer glauben, all dies geschehe zum Vorteil und zur Sicherheit der Menschen. Doch mit INDECT wird durch den präventiven Charakter, verbunden mit Überwachungstechnologien und einem umfassenden Informationssystem, eine nie dagewesene Qualität erreicht. Denn je stärker die verschiedenen Systeme miteinander verknüpft sind, umso lückenloser kann überwacht werden. Nach der nächsten kurzen Musik wenden wir uns dann dem NSA und der Totalspeicherung zu mit einem Interview, das wir von Radio Z übernommen haben. Durch Edward Snowden, ein IT-Experte für ein externes Unternehmen im Auftrag der National Security Agency in den USA, kurz NSA genannt, der für die NSA gearbeitet hat, ist aufgedeckt worden, wie umfassend der US-Geheimdienst den Datenverkehr des Internets überwacht. Können Sie mir und den Hörerinnen und Hörern einen Überblick geben, welche Daten von wem, wann und wo ausgespäht worden sind? Also was durch die Enthüllungen von Edward Snowden jetzt ans Licht gekommen ist, das schwarz auf weiß durch ein internes Papier der National Security Agency NSA, die NSA-Daten direkt von 7 großen Internetanbietern bekommt, die da waren Google, Facebook, Microsoft, Apple, ja, und Yahoo und ein paar weitere, quasi alle großen amerikanischen Internetunternehmen, auf denen so gut wie jeder, der das Internet benutzt, ja, angewiesen ist, sie verwendet. Und die NSA damit sagt, sie haben Zugriff auf Suchanfragen, Audios, Videos, Fotos, Chats, E-Mails, quasi alles, was auf diesen Plattformen anfällt. Das geht einmal in wird aufgesaugt von der NSA in riesige Datenzentren, dann per Rasterfahndung ausgewertet. Das ist aber nur das, was wir jetzt durch Edward Snowden schwarz auf weiß nachweisen konnten in diesem einen Leak. Die Aufgabe der NSA ist sogenannte Signals Intelligence. Quasi die NSA ist der größte und bestfinanzierteste Geheimdienst der Welt und deren explizite Aufgabe ist es, eben Kommunikation auf der ganzen Welt abzuschnorcheln und in riesigen Datencentern zu speichern. Und Edward Snowden hat auch in Interviews weitere Details genannt, dass jeder NSA-Analyst, der die entsprechende Berechtigung hat, quasi jedes Telefongespräch der Welt abhören kann, jede E-Mail der Welt mitlesen kann und sogar, wenn Verdächtige einmal generiert sind, in der Zeit zurückgehen können und Gespräche und Kommunikation aus der Vergangenheit rekonstruieren können. Die NSA speichert quasi einmal die komplette elektronische Kommunikation der modernen Welt. Also ist es eine Art kontextunabhängige Überwachung, also eine Überwachung ohne Anlass, oder? Ja, das Netz ist, das macht auch ähnlich der BND, das Netz ist strategische Fernmeldeaufklärung. Die überwachen und speichern einfach einmal jede Kommunikation, auf die sie zugreifen können, ohne Anlass, um dann, falls sie irgendwoher einen Verdächtigen haben, den sie teilweise auch per Rasterfahndung in diesen Daten erst generieren, nachträglich gucken zu können, wie sieht das soziale Netzwerk aus, wie, mit wem hat jemand was kommuniziert. Das ist kein rechtsstaatliches Verfahren, wo es erst einen Straftat und einen Verdächtigen gibt und dann der abgehört wird, sondern andersrum, es wird alles von allen gespeichert und darin werden die Verdächtige generiert. Ist es auch eine totale Überwachung? Muss jeder damit rechnen, wenn er sich im Netz irgendwie bewegt als User, dass ohne sein Wissen Daten erhoben werden und weitergegeben werden hauptsächlich? Ja, habe ich schon gesagt, weil jeder, der eine Google-Suche nutzt oder ein Apple- oder Microsoft-Betriebssystem hat oder Facebook und Skype benutzt, dessen Kommunikationsdaten, die er mit diesen Anbietern hat, landen in diesem PRISM-Projekt der NSA, aber trotzdem auch jede andere E-Mail, jeder andere Dienst, der benutzt wird, wird höchstwahrscheinlich von der NSA mit ihren immensen technischen Mitteln, die Unterseekabel zwischen den Kontinenten anzapfen und so weiter und so fort, aufgesaugt. Ja. Wenn ich mich bei einer Social-Media-Plattform anmelde, muss ich mich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden erklären und weiß, woran ich dann bin. Ich kann mein Recht auf Anonymität oder Freiheit im Netz dadurch beeinflussen, wie ich mich verhalte darin. Ich kann zum Beispiel keine Fotos auf Facebook laden. Aber durch diese allumfassende Abhörung, an dem ja auch Google, Microsoft, Apple beteiligt sind, wie schon gesagt, sind solche Versuche dann eigentlich nutzlos, oder? Ja, na, in den AGBs der amerikanischen und auch europäischen Anbieter steht ja, sie kooperieren mit dem amerikanischen Recht und Gesetz, was sie natürlich auch müssen. Und wenn überbordende Gesetze wie der Patriot Act oder das FISA-Abkommen, das FISA Amendment Act sagen, dass diese Anbieter den Diensten Zugriff auf die Daten geben müssen und diese davon noch nicht mal erzählen dürfen ihren Nutzern, dass sie das tun müssen, dann entspricht das theoretisch auch Recht und Gesetz, auch wenn natürlich viele Civil Liberties, Bürgerrechtsgruppen gegen den Patriot Act und FISA und vor allem die aktuellen Enthüllungen kämpfen und auch juristisch vorgehen. Aber wenn man diese Dienste nutzt, hat man es jetzt schwarz auf weiß, ja, dass die Daten auch bei der NSA landen. Die Rolle der Privatwirtschaft, die jetzt schon angesprochen worden ist, die sich ja jetzt so ein bisschen als gezwungene Handlanger verkauft, ist doch aber auch zweifelhaft. Sie speichern nämlich namensbezogene Daten schon immer und verwerten diese auch wirtschaftlich. Da hat der Staat und allen voran die Geheimdienste dann ja auch leichtes Spiel, die Daten einfach abzuschöpfen. Also muss der Datenschutz nicht schon viel früher ansetzen bei der Speicherung der personenbezogenen Daten bei den Unternehmen? Ja, das ist, jetzt hast du ziemlich viele Punkte aufgemacht. Also zuerst entscheide ich mich freiwillig, ob ich die Dienste, halbwegs freiwillig, ob ich die Dienste wie Google und Facebook benutze. Natürlich entstehen privatisierte Öffentlichkeiten und heutzutage ist jeder auf Facebook außer ich und insofern wird man quasi gezwungen, dahin zu gehen, wo auch der Rest der Leute sind, wenn ja Google Mail nun mal das schickste Interface hat und ich mit anderen Leuten, die Google Mail deswegen benutzen, maile, dann sind auch landen auch meine E-Mails dort. Also das ist eine Gefahr einer Zentralisierung und die durchaus gegeben ist. Trotzdem gibt es kleine, wilde, sympathische Initiativen von dezentraler Infrastruktur, ob das jetzt Mail oder Jabber verschlüsselter ja, Instant-Messaging-Kommunikation ist und so weiter und so fort. Es gibt da zarte Pflänzchen, die aber ganz ehrlich, wenn man sich mit einem Geheimdienst wie der NSA anlegt, dem mächtigsten Geheimdienst der Welt, auch nicht mehr wirklich so viel helfen. Trotzdem sollten natürlich die Nutzer immer die Möglichkeit haben, wie es auch in deutschen Datenschutzgesetzen steht, Dienste auch pseudonym verwenden zu können, was zum Beispiel Facebook untersagt. Da muss man unbedingt mit seinem echten Namen auftreten. Auch Leute wie Ai Weiwei haben deswegen schon ihren Facebook-Account teilweise eingestellt bekommen. Das geht unserer Auffassung nach nicht und ich muss nicht meinen echten Namen angeben müssen, um solche Dienste benutzen zu können. Gerade laufen in Brüssel Verhandlungen zur EU-Datenschutzverordnung, EU-Datenschutzrichtlinie und dort geht es unter anderem um die Frage, dass ich als Nutzer natürlich umfassend informiert werden muss, was mit meinen Daten passiert und informiert einwilligen muss, ob ich mit dieser Datenverarbeitung für einen Zweck, weswegen ich ja dorthin gehe zu dem Anbieter, einverstanden bin, dass wenn ich nicht mehr einverstanden bin, ich auch gefälligst alle meine Daten wieder löschen können möchte. Und das sind sinnvolle Ansätze. Oder auch ein weiterer Punkt, dass ich vorher informiert werden muss, wenn Daten in andere Staaten mit anderen Jurisdiktionen, die dann mit anderen Geheimdiensten kooperieren, transferiert werden, was mir immer nicht ganz klar wird. Das sind sinnvolle Ansätze, um solchen Auswüchsen zumindest grundsätzlich zu begegnen, auch wenn die leider durch Lobbyinteressen von Industrie, aber auch Politik in USA und konservativen Parteien hierzulande leider unterlaufen wird. Mit dieser Sammelwut von Daten übernimmt sich der Geheimdienst doch auch. Es gibt viel Unrelevantes für die nationale Sicherheit. Und diese Menge an Daten kann ja gar nicht durch genügend Rechenpower verarbeitet werden. Darum ist doch eigentlich auch die Logik der Verbrechensprävention jedenfalls durch das Internet ad absurdum geführt, oder? Also mit welcher Berechtigung sagt man dann noch, wir wollen Verbrechen aufklären, wenn die Daten, die man erhebt, gar nicht schnell genug verarbeitet werden können? Also in der Tat haben wir Beispiele gesehen, sowohl in 9/11 als auch in Boston, als es danach hieß, eigentlich lagen den Geheimdiensten alle relevanten Informationen vor. Sie haben nur die Puzzlestückchen nicht zusammenbekommen. Trotzdem würde ich der These, dass die Überwacher in Datenbergen ersticken und die Nadel im Heuhaufen gar nicht mehr finden können und wir sie mit irgendeinem quasi im Rauschen untergehen lassen können, nicht zustimmen. Die Algorithmen werden immer besser, die NSA hat mehr Rechenpower als das CERN und Google zusammen. Das Problem ist grundsätzlich nicht, ob sie darin was finden oder nicht, sondern nach welchen Kriterien entscheiden überhaupt Computer und Algorithmen, wer jetzt verdächtig ist und wer nicht. Nur weil ich über zwei Ecken mit jemand kommuniziert habe, der irgendwie Jahre später irgendetwas macht, heißt das doch noch lange nicht, dass ich Verdächtiger bin. Es werden aus Algorithmen, die genauso wie die Speicherung vorher nicht bekannt oder gar demokratisch legitimiert wurde, werden anhand von Algorithmen Verdächtige generiert und niemand kann kontrollieren, kein Anwalt kann später auch nachprüfen, woher diese Rasterfahndungsergebnisse kommen. Also das Problem anhand von Software Verdächtige zu generieren, sollten wir grundsätzlich kritisch sehen. Die Geheimdienste operieren ja im Verborgenen, oftmals auch ohne direkte demokratische Kontrolle. Sollten NSA und BND nur abhören, wenn sie selbst Transparenz zulassen? Oder anders gefragt, ist Überwachung per se erstmal schlecht, wenn sie doch auch aufklären kann? Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber solche Geheimdienste, der per strategische Fernmeldeaufklärung, wie es heißt, oder Signals Intelligence, massenhaft Daten von Unbeteiligten sammeln. Der BND hat übrigens im letzten Jahr 37 Millionen E-Mails überwacht. Also das ist nicht nur der NSA. Solche Geheimdienste und Schleppnetz-Massenüberwachung halte ich für parasitär in freiheitlich-demokratischen Gesellschaften, denn die funktionieren natürlich ohne jegliche Transparenz oder Kontrolle. Das ist in Amerika gibt es zu den NSA geheime Gerichte, die in geheimen Verfahren geheime Urteile ausstellen, damit der NSA sowas machen darf und die Firmen, die damit kooperieren müssen, dürfen noch nicht mal den Überwachten davon etwas sagen. Und auch in Deutschland wird maximal ein geheimtagender Ausschuss im Bundestag von schon längst stattgefundenen Überwachungsmaßnahmen informiert und auch der kann nicht wirklich das unterbinden. Und ab und zu gibt es mal irgendeinen Leak an eine Zeitung, aber das ist nicht so, dass wirklich die Bevölkerung oder auch die demokratisch gewählten Vertreter darin irgendeinen Einblick oder gar irgendeine Möglichkeit hätten, diese Überwachung zu ändern. Ich halte nichts davon, Dutzende Millionen Mails pro Jahr wie der BND oder alle Facebook-Nachrichten und Google-Suchen wie die NSA strategisch zur Überwachung zu speichern und nach Verdächtigen zu rastern. Liegt das Problem auch darin, du hast es kurz angesprochen, dass die Server alle zentral stehen in den USA und brauchen wir vielleicht eine andere Infrastruktur, vielleicht auch eine dezentrale und User, die ein bisschen gewitzter agieren im Netz und sich nicht so ausliefern? Ja, wir haben die Zentralisierung angesprochen, die ist ein Problem, auch auf kommerziellen Plattformen. Natürlich sind dezentralere kleine Dienste, die miteinander agieren, viel sympathischer und auch gegen viele Arten der Überwachung nicht so anfällig. Gegen die NSA hilft aber auch das nicht wirklich. Wir haben jetzt nur schwarz auf weiß, dass die NSA Zugriff auf die 7 der großen amerikanischen Firmen hat. Wie gesagt, die sitzen aber auch auf jedem Unterseekabel, wo das Internet durchgeht, an jedem Satelliten oder jeder Mobilfunkfrequenz. Also gegen normale Polizeiermittlungen und so oder auch den bösen Nachbarn oder Hackerangriffe kann man sich tatsächlich mit dezentralen Strukturen wie Jabber und Mail besser schützen. Gegen die NSA verliert man aber auch damit. Dies ist ein Interview, das Radio Z gemacht hat mit André Meister. Dieser betreibt mit das Internetportal netzpolitik.org und er beschreibt das Ganze ja schon sehr, sehr pessimistisch, dass also es keine Möglichkeit gibt, regelrecht dem Ganzen zu entgehen, da eben Microsoft, Google, Yahoo und so weiter direkt alles an den NSA weiterleiten und eine Komplettkopie gemacht wird im Endeffekt dessen. Und hiergegen nun sieht, beziehungsweise hingegen Compact zum Beispiel sieht das deutlich anders. Und solche Sachen wie Digital Courage, also eine Internetplattform, die sich für Anonymität im Internet, für digitale Rechte einsetzt und Compact hat mit diesen gemeinsam eine Unterschriftensammlung für einen starkes europäischen Datenschutz gestartet vor wenigen Tagen, als dieser Skandal, dieser NSA-Überwachungsskandal bekannt wurde. Und da haben bisher um die 104.000 Menschen unterschrieben, dass eben halt nicht Daten gespeichert werden und dergleichen und dass auch Firmen dazu gezwungen werden, Daten nicht zu speichern. Inwieweit das nun Erfolg haben wird, da ist natürlich zu bezweifeln, da es ja schon solche in Anführungszeichen Angebote gibt, dass die Daten vom NSA ja auch weitergegeben werden können an die europäischen Geheimdienste. Dass da eine Zusammenarbeit stattfinden kann, kann nicht überraschen. Was aber hingegen schon überrascht und womit wir wieder bei dem Interview sind, nämlich auf netzpolitik.org gibt es so lustige Behauptungen von Microsoft, Google und Yahoo und Facebook. Und diese behaupten, dass sie von einem NSA-Programm der Totalspeicherung noch gar nichts gehört haben. Obwohl sie seit Jahren dieses Prism Projekt mit Daten gefüttert haben. Ja, also da wird sich auf jeden Fall in Zukunft noch einiges Erstaunliches auch auf der medialen Ebene darstellen und ja, jede Userin, jeder User selber muss einen Umgang mit dieser Totalüberwachung finden, inwieweit PGP, sichere E-Mail-Accounts und sonst was da helfen können. Tja, das müssen wir wohl in Zukunft herausfinden. Als nächstes wenden wir uns dem NSU zu, beziehungsweise dem Nichtaufarbeiten des Naziterrors in der BRD. Und es gibt eine ziemlich große Schwierigkeit, finde ich, da Artikel zu finden, die weitergehen, als zu sagen, ja, der Verfassungsschutz muss reformiert werden, was ja eigentlich bedeutet. Es wird in Zukunft wahrscheinlich gar nicht mehr rauskommen, wenn eine ähnliche Nazi-Mordserie stattfinden wird, weil einfach die Abstimmung viel besser sein wird, innerhalb der Geheimdienste nur noch an einer Stelle geschreddert werden muss oder die Akten umgestellt werden müssen, wer weiß, ob sie wirklich geschreddert wurden, und dass also eine Reformierung der Geheimdienste da oder des V-Schutzes überhaupt nichts bringt, eine Auflösung ebenfalls nichts, sondern es geht um ein grundsätzliches Problem. Dieses grundsätzliche Problem heißt Rassismus. Und da waren wir nun also auf der Suche nach Artikeln, die irgendwie halbwegs das widerspiegeln, was wir dazu denken. Und wir sind dabei in dem autonomen Blättchen Nummer 13, also Mai-Juni-Ausgabe, auf eine Anschlagserklärung gestoßen, die uns gut gefällt, und darum haben wir die auch eingelesen. Und zwar geht es... erstmal andersrum. Was ist eigentlich das autonome Blättchen? Ja, dieses ist ein Heft, das wird etwa alle 2 Monate in Hannover produziert, vor allem von Antimilitaristinnen, und ist umsonst. Findet ihr online unter antimilitarismus.blogsport.de. Dort findet ihr als PDFs auch die ganzen Dateien, also die ganzen Ausgaben, und eben halt auch die Kampagne gegen das Bundeswehr-Biwak, das in Hannover stattfindet jährlich und dergleichen mehr. Und diese haben nun also einen Artikel, eine Anschlagserklärung, diesen Text, den wir euch jetzt zu Gehör bringen, der auch auf Indymedia veröffentlicht wurde, ja, abgedruckt, und der heißt: Köln, Staatsanwaltschaft wegen NSU-Ermittlungen in Anführungszeichen angegriffen. Und eben halt am 15.04. war das auf Indymedia zu finden, deshalb eben heute Morgen. So haben autonome Antirassistinnen das Büro von Staatsanwalt Öhme in Köln verwüstet. Die Scheiben wurden entfernt, das Büro eingefärbt. Die Angreiferinnen hinterließen am Eingang zum Gebäudekomplex der Staatsanwaltschaft die Parole: Staatsanwaltschaft ermutigt Nazimörder und bedroht deren Opfer. Und Öhme, dieser Staatsanwalt, leitete in der zweiten Phase die rassistischen Ermittlungen zum NSU-Bombenanschlag in der Kolbstraße 2004, also in Köln, und ist führend mitverantwortlich für die jahrelange Terrorisierung der Opfer durch die Ermittlungsbehörden. So diese Erklärung, warum da dieses Büro eingefärbt wurde von diesem Staatsanwalt Öhme. Und jetzt hört ihr den Rest dieser Erklärung. Die unmissverständliche Botschaft ist bei den Opfern und AnwohnerInnen der Kolbstraße angekommen. Das wollen wir hier nie wieder hören, drohten ErmittlerInnen einem Opfer mehrmonatiger polizeilicher Übergriffe im Rahmen der Ermittlungen zum NSU-Bombenanschlag vom 9. Juni 2004 in Köln. Der von der Polizei Bedrohte hatte frühzeitig bei seinen Verhören geäußert, er vermute Nazis hinter dem Attentat. Das immer noch eingeschüchterte Opfer traute sich vor wenigen Wochen erstmals über diese Bedrohung zu reden. Mit der Einstufung des NSU-Bombenanschlages noch am selben Tag als Milieustraftat oder Auseinandersetzung zwischen Kurden und Türken durch die Polizei und Staatsanwaltschaft wurde die Suche auf den Bereich Ausländerkriminalität gelenkt. Daraufhin wurden migrantische Zusammenhänge über Monate ausgeforscht und terrorisiert. Razzien bei Opfern des Bombenattentats sowie bei deren Verwandten und NachbarInnen waren an der Tagesordnung. Kölns Finanzämter leisteten Amtshilfe und setzten die Drohgebärden der Ermittler bereitwillig um, indem sie mehrere gewerbetreibende Opfer des Kolbstraßenattentats die finanzielle Existenzgrundlage zerstörten. Hier einige wenige Details der Ermittlungsarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft in Abstimmung mit dem Lagezentrum des NRW-Innenministeriums. Bereits wenige Stunden nach dem Anschlag wurde von mindestens einem der Opfer noch auf der Intensivstation zwangsweise eine DNA-Probe genommen. Wegen seines Umzugs ins Düsseldorfer Umland nimmt NRW-Innenminister Behrens vom 9. bis zum 14. Juni 2004 Urlaub, obwohl ihm bereits eine Stunde nach dem Anschlag das Lagezentrum von terroristischer Gewaltkriminalität in Köln in Kenntnis setzt, bleibt Behrens bis zum 14. Juni in Urlaub. 10 Minuten nach diesem ersten Anruf an den beurlaubten Innenminister erhält das Landeskriminalamt eine Weisung aus dem Innenministerium. Bitte um Streichung des Begriffs terroristischer Anschlag aus dem momentanen Schriftverkehr. 4 Stunden später fragt das Landesinnenministerium entrüstet: Warum ist der Verfassungsschutz involviert? In Abstimmung mit dem LKA versichert die Bezirksregierung Köln dem Innenministerium im Vorfeld einer Pressekonferenz im Juli 2004. Das Polizeipräsidium Köln wird den Aspekt einer laut Ergebnissen der offenen Fallanalyse möglicherweise vorliegenden fremdenfeindlichen Motivation nicht thematisieren. Die Ermittlungsausschüsse werden sicher noch weitere Ungeheuerlichkeiten zutage fördern. Doch bereits die hier aufgeführten Details, sogenannte Ermittlungspannen, verstellen den Blick auf den ganz und gar nicht neuen Kern. Eine gezielte staatliche Förderung und staatlicher Schutz für rechte Todesschwadrone. Auch die Ermittlungen zum Brandanschlag 1996 in Lübeck tragen diese Handschrift. 10 Flüchtlinge verbrennen in einem Asylbewerberheim. Safwan Eid, ein Bewohner, wird aufgrund der Aussage eines rechtsradikalen Sanitäters festgenommen und als Mörder beschuldigt. Polizei und Staatsanwaltschaft setzen alles daran, die eindeutigen Verdachtsmomente gegen 3 jugendliche Nazis aus der Welt zu schaffen. Das LKA hält einen Brandanschlag von außen gar für ausgeschlossen. Gegengutachten und öffentlicher Druck erzwingen die Freilassung von Safwan Eid. Es gibt keine weiteren Ermittlungen gegen die Nazimörder. Doch die rassistische Umprägung von Opfern zu Tätern ist auch medial eingebettet. Die Tageszeitung Taz beweist sich 1996 als Tabubrecherin. Es müsse auch erlaubt sein, zu denken, dass Flüchtlinge Asylbewerberheime anzünden. Es wäre geradezu verharmlosend, lediglich den Verfassungsschutz, etwa mit der appellierenden Forderung nach dessen Selbstauflösung in die Verantwortung einer politikrechten Terrors zu nehmen. Die Gesamtwirkungsweise staatlicher Unterstützung für rechte Todesschwadrone ist umfassender und vielschichtiger. Nazimörder töten mit staatlicher Unterstützung, direkt logistisch und finanziell. Die Bedrohung dieser Blutspur kommt bei in Deutschland lebenden MigrantInnen an, auch ohne unmittelbare Bekennung. Die gezielten, bewusst verschleiernden Ermittlungen durch Polizei und Staatsanwaltschaft ermöglichen nicht nur die Bewegungsfreiheit des NSU über einen langen Zeitraum, sondern müssen mindestens als Ermutigung für weitere militante Nazigruppen verstanden werden. Die Signatur gegen Opfer rechter Gewalt als Beschuldigte zu ermitteln, schüchtert zielsicher ein und stärkt hegemoniale rassistische Aggressivität. Die Strategie der Verkehrung wird medial mitgetragen und befördert die Gewöhnung an ein Stigma-Regime. Die Rechnung des staatlich geförderten Rechtsterrorismus geht auf. Ein Klima von Verunsicherung, Ausgrenzung und Angst unter MigrantInnen ist geschaffen. Angst vor Nazis, Angst vor Behörden. Das heißt, die direkten AmtshelferInnen dieser rassistischen Täter-Opfer-Umprägung sitzen nicht nur beim Verfassungsschutz, sondern ebenso bei nicht geheimdienstlichen Behörden wie Staatsanwaltschaft, Justiz, Polizei, Finanzamt, bei der Bezirksregierung sowie in den Redaktionsetagen vieler Medien. Der NSU-Prozess in München soll die geringfügig irritierte staatliche Legitimität wiederherstellen. Wir fordern dazu auf, sich der in Deutschland so hervorragend einstudierten Bewältigungsinszenierung zu verweigern. Dazu zählt auch die Illusion von Aufklärung in dem nun anstehenden Prozess. Wir solidarisieren uns mit den Opfern rechter Gewalt und erteilen der Rehabilitation des Staates unsere Absage durch einen praktischen Antirassismus gegen dessen AmtshelferInnen. Das Problem heißt Rassismus. Und nach dem NSU wollen wir uns gleich noch mal ganz kurz dem Tribunal zuwenden, das heute am Donnerstag um 10 Uhr begonnen hat auf dem Marianenplatz in Berlin und bis Sonntag andauern wird. Und was heißt Tribunal? Es wird die BRD angeklagt wegen kolonialer Verbrechen, wegen Rassismus. Von Flüchtlingen, von politischen Flüchtlingen, die unter anderem in der Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und Migrantinnen organisiert sind. Und online findet ihr das Ganze unter refugee-tribunal.org. Dort gibt es auch einen Livestream. Und hier ein kleiner Ausschnitt aus der Eröffnungsveranstaltung heute früh. The European Wars against the refugees and the immigrants. Okay, wir haben uns heute hier versammelt, um festzustellen, dass Menschenrechte internationale Rechte sind, die für alle gültig sind. Und wir lassen uns nicht einschüchtern von den deutschen Behörden und den deutschen Gesetzen gegen die Flüchtlinge. So, we are talking of human rights. And human rights is most of the things or why we are here today in this tribunal. Es geht um Menschenrechte und Menschenrechte sind der Grund, warum wir heute hier sind und dieses Tribunal veranstalten. So, every human being has the right to live and right for freedom. Jeder Mensch hat das Recht zu leben und das Recht auf Freiheit. The abuse of human rights in the life of refugees and immigrants, particularly in Germany, has cost many of us the sickness and mental of disorder. Die Menschenrechtsverletzungen in den Leben von Geflüchteten, besonders hier in Deutschland, hat viele von uns krank gemacht oder auch psychisch krank gemacht. And we have lost many lives here in Germany because of this threat. Zum Programm des Tribunals. Heute um 9 begann das Ganze mit einer Demonstration der Flüchtlingsfrauen. Um 10 die Einleitung zu kolonialer Ungerechtigkeit und der Rolle der großen Konzerne, zum Beispiel in Nigeria. Und hieraus habt ihr einen Ausschnitt gehört und dann ging es weiter zu Länderreports, also Kurdistan, Sudan, Syrien, Togo. Und dann ging es eben um Abschiebungen und den Krieg gegen Flüchtlinge an den europäischen Außengrenzen. Und heute Abend gibt es noch eine Theaterperformance und morgen beginnt das Ganze dann um 10 auf dem Marianenplatz. Und zwar wird es dann zuerst um Deportationen, also Abschiebungen, als eine zentrale kriminelle Aktion des deutschen Abschiebestaates. Und danach wird es ab frühen Nachmittag, ab 14 Uhr, um Isolationslager in Baden-Württemberg, aber auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen gehen und um 17 Uhr mehrere Workshops gleichzeitig geben morgen, unter anderem zum Frauenflüchtlings-Netzwerk-Movement und dann zur Stigmatisierung und Kriminalisierung von Flüchtlingen. Abends wird es noch ein Konzert geben und Pläne, also morgen am Freitag. Und übermorgen wird es speziell um Frauenrechte gehen und um Selbstorganisation als Widerstand. Und ja, dann wird es um 16 Uhr eine Demonstration geben und dann ein Abschlusskonzert am Samstag, eher am Sonntag, in einer General Assembly, also einer Generalversammlung. Nochmal Strategien des Gerichtes, die Ideen für die Zukunft und dergleichen mehr gesammelt werden. Ja, und wer am Sonntag noch nicht Berlin verlassen will, kann sich am Montag auch noch an einer Konzertaktion der Lebenslaute beteiligen. Das ist so grob das Programm des Tribunals. Unter refugeetribunal.org findet ihr alles weitere. Und das war der linke Medienspiegel. Tschö.